Deutschlandradio Kultur. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Hörspieltag, liebe Kakadu-Hörer. Ich bin Lydia und ihr macht es euch am besten gleich mal so gemütlich, wie es sich für einen richtigen Herbstsonntag gehört. Denn heute gibt es sogar zwei Geschichten zu hören. Der September ist ja der Sprachspielmonat hier bei uns im Kakadu und wir verwöhnen euch heute wirklich von A bis Z. Peter, Heinz, kommt endlich! Spielen wir wieder das Spiel von gestern? Oh ja, zum Zerbrechen! Fischers Fritze fischte frische Fische. Heinz, los! Fischers Fritze frische... Mann! Fischers Fritze... Fischers Fritze... Verflixt! Wieder verflixt! Fischers Fritze... Fritze... Na und? Ich spreche auch nicht anders, wenn zwei Zähne raus sind. Heinz hat eine Riesenwut auf das Z. Schließlich ist es schuld daran, dass Heinz so fies gehänselt wird. Gerade ist er zur Schule gekommen, beide Schneidezähne sind ausgefallen und nun zischelt er beim Sprechen und alle lachen. Vor lauter Ärger wünscht er das Z über alle Berge. Und das hätte er besser nicht tun sollen. Warum? Das hören wir gleich. Bär nun unsere erste Geschichte. Viel Spaß. Hm? Moment, wo ist das A? Das war doch gerade noch da. Habe ich das aus Versehen in die Tasche gesteckt? Nee. Ah, da bist du ja. Ein Glück. Das liegt schon im CD-Player. Klar, unsere erste Geschichte heißt ja auch so. A, von Frane Punta. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte Buchstaben. Die wohnten in 26 kleinen Ställen mit Gittertüren davor. Jeder Buchstabe in einem. Die Buchstaben bekamen immer morgens, mittags und abends ihr Futter. Dann pflückte das kleine Mädchen Gras hinter dem Haus und Schafgarbe und Löwenzahn am Brunnen hinten im Hof. Und wenn es den Buchstaben das Futter brachte, rappelten und trappelten sie vor Unruhe in ihren Ställen herum. Zunächst einmal machte das kleine Mädchen die Ställe sauber. Es machte jeden von ihnen einzeln auf, fegte ihn aus und gab frisches Stroh hinein. Dann bekam jeder Buchstabe sein Büschel Grünzeug. Das kleine Mädchen streichelte seine Buchstaben am Kopf, wenn sie gerade einen Kopf hatten, oder am Rücken, wenn ein Rücken da war, und machte die Gittertüren wieder zu. Das Streicheln gefiel den Buchstaben. Sie streckten sich vor Wohlbehagen und jeder Buchstabe gab seine eigenen Laute von sich. Oh. Oh. Wenn schönes Wetter war, nahm das kleine Mädchen seine Buchstaben mit hinter das Haus auf die kleine Wiese, die von einem niedrigen Zaun umgeben war. Da konnten sie weiden und nach Herzenslust herumtollen. Vor Sonnenuntergang brachte das kleine Mädchen seine Buchstaben wieder in die Ställe zurück, die es inzwischen blitzsauber geputzt hatte. Die Buchstaben sprangen in ihren Ställen noch eine Weile herum und legten sich dann an der hinteren Wand zum Schlafen nieder. Sie schliefen mit weit offenen Augen und schnarchten so laut, dass alle Ställe wackelten. Und jedes Mal, wenn es Frühling war, bekamen die Buchstaben kleine Babys. Nun hatte das kleine Mädchen alle Hände voll zu tun. Den ganzen Tag musste es Ringelblumenblätter sammeln und in kleine, feine Stückchen schneiden. Und es blieb kaum noch Zeit für das Gras und die Schafgarbe. Vor allem aber musste es darauf achten, dass die kleinen, quiekenden Buchstabenbabys nicht aus den Ställen rollten und auf den Boden fielen. Die alten Buchstaben lagen in den Ecken ihrer Ställe und schauten ganz stolz auf ihre Kinder. Die jungen Buchstaben wuchsen so schnell, dass sie nach ein paar Wochen schon verkauft werden konnten. Wenn es soweit war, legte das kleine Mädchen jeden Tag 10 von ihnen in einen Korb, deckte ein Tuch darüber und trug sie zum Markt. Es herrschte eine so große Nachfrage nach den Buchstaben des kleinen Mädchens, dass der Korb im Nu leer war. Manche Leute kauften sich einen Buchstaben statt eines Kätzchens oder eines kleinen Hundes. Manche Leute nahmen sie als Blumengestell und andere wieder als Gartenzwerge. Die Buchstaben des kleinen Mädchens waren einfach zu allem zu gebrauchen. Wenn man mehrere zusammennahm, konnte man sogar hübsche, lebendige Überschriften für die Schaufenster der Geschäfte aus ihnen machen. Fisch und Geflügel, Dame, Bekleidung. Und alle Leute blieben davor stehen. Ab und zu kam es vor, dass ein Buchstabe zurückgelaufen kam, sich vor sein Ställchen setzte und herzzerbrechend weinte. Dann nahm das kleine Mädchen den Buchstaben auf, drohte ihm mit dem Zeigefinger und brachte ihn seinem Besitzer zurück. Hier bringe ich dir das E wieder. Es ist ausgerissen und wieder zu mir gekommen. Du musst es ein oder zwei Tage in deiner Küche einsperren. Dann gewöhnt es sich an seine neue Heimat und wird bei dir bleiben. Manchmal aber kam es auch vor, dass ein neuer Besitzer seinen Buchstaben von selbst zurückbrachte und sich beklagte. Er hat mich gebissen. Was? Dieser kleine harmlose Bursche? Ich habe ihm ein Tischchen Klaps gegeben, weil er meine Gäste angeknurrt hat. Und schon hat er mich gebissen. Ich will ihn nicht mehr. Aber das R knurrt doch nicht. Das ist seine normale Sprache. Die Katze macht Miau und das R macht Rrr. Komm, gib mir dein Pfötchen. Na, siehst du, wie lieb es ist. Aber da ist schon wieder jemand an der Tür. Ich habe ein S gewollt und du hast mir ein Sch gegeben. Und da hörst du es. Er ist unerträglich. Er macht immer Sch. Ich soll still sein. Ich habe ein S gewollt, das so hübsch pfeifen kann, wie eine Lokomotive. Und jetzt habe ich ein Sch. Sch. Er verbietet allen Leuten den Mund. Wir können zu Hause kein Wort mehr reden. Ich möchte bitte einen anderen. Dieses Sch bringt mich noch ins Grab. Sch. Da hörst du es. Aber das kleine Mädchen hatte keine Buchstaben mehr zu verkaufen. Und die alte Frau musste sich mit ihrem Sch wieder davonmachen. Kaum war die Frau gegangen, da kam ein alter Mann. So was ist mir mein Lebtag noch nicht passiert. Ich habe dir die drei Buchstaben hier abgekauft, drei völlig gleiche, aber irgendetwas stimmt mit ihnen nicht. Aber die sind doch ganz in Ordnung. Ja, das habe ich zuerst auch gedacht. Aber dann habe ich sie zu Hause aufgestellt als Blumengestelle und habe Blumentöpfe. Für Blumentöpfe sind die Buchstaben ganz prima. Man kann auf die eine Pfote einen stellen und auf die andere Pfote einen. Und hier auf den Strich zwischen den beiden Pfoten geht noch ein dritter hin. Das habe ich ja gemacht. Ich habe auf die drei im Ganzen 9 Töpfe gestellt. 9 Töpfe! Und jetzt habe ich keinen einzigen mehr. Na, da siehst du, wie die lachen. So geht das ständig. Und dabei wackeln sie so, dass nichts auf ihnen stehen bleibt. Das ist doch ganz normal. Du wackelst auch, wenn du lachst. Los, lach mal. Und du wirst sehen, du wackelst so, dass kein Blumentopf auf dir stehen bleibt. Du hast keine Blumentöpfe mehr, aber dafür ist jetzt dein Zimmer voller Lachen. So ging es bei dem kleinen Mädchen, das Buchstaben hatte, zu. An einem schönen Tag pflückte das kleine Mädchen wieder Gras. Aber wo ist es denn? Wo steckst du denn, A? Oh Gott, die Tür ist offen. Ich muss sie gestern offen gelassen haben. A? A? A? Aber das kleine A antwortet nicht, A. So sehr das Mädchen auch rufen mag. Es bleibt verschwunden. A? A? Wo steckst du? A? Das kleine Mädchen ahnt natürlich nicht, dass sein A in den Wald gehüpft ist und dass da schon der Jäger lauert. A? Was für ein hübscher, leckerer Braten. Ah, gibt das einen Braten? Das haben wir gleich. Ich nehme meine kleine, brave Flinte, ziele und... Ah! Ah! Gut gemacht. Wir haben getroffen, meine kleine, brave Flinte. Wir haben getroffen. Hübsch rund, das Dingelchen. Hat nur ein bisschen Schrot ins Bein gekriegt. Will ihn gleich mal rauspieken. Ja, schon gut, schon gut. Hör jetzt zu schreien auf. In den Rucksack mit dir und kein Mucks mehr. Namen, Alte. Namend. Na? Kommst du wieder mit leeren Händen? Die Hände sind leer, aber der Rucksack. Guck mal, was da drin ist. Ah. Schön fett, das Kleine. Wo hast du denn das aufgetrieben, Alter? Das hast du doch sicher auf dem Markt gekauft, hä? Na, gib's zu. kommst du schon wieder mit diesem Blödsinn. Wir haben es geschossen, meine kleine, brave Flinte und ich. Brave kleine Flinte, das hast du fein gemacht. Warum streichelst du mich nicht, hä? Du bist mir viel zu struppig. Die Flinte hat so schöne, glatte Wangen. Aber sie riecht nach Schießpulver. Schießpulver ist das reinste Parfum gegen deinen Pfeifentabak. Hast du schon wieder was in meinem Pfeifentabak auszusetzen? Ich werde deinen Pfeifentabak nehmen und vor die Tür werfen. Wenn du das machst, ziehe ich aus, dann kannst du dich mit dir selber streiten, du alte Hexe, du... Ah! Was hast du da gesagt? Ich habe doch nur Spaß gemacht. So, das soll Spaß sein! Der Jäger und die Jägersfrau sind sich so in die Haare geraten, dass das ganze Haus zu wackeln anfängt. Es bebt und wackelt immer heftiger, bis auf einmal die Haustür aufspringt. Da hüpft das Aa ganz schnell vom Tisch herunter und hoppelt in die Nacht hinaus. Als der Jäger und seine Frau entdecken, dass ihnen ihre Beute entwischt ist, da ist das Aa schon über alle Berge. Der Jäger greift nach seiner Pfeife und die Jägersfrau stützt den Kopf in die Hände und sie wissen nicht mehr, was sie sagen sollen. Sie sagen nur, das Aa wandert durch den Wald und es fürchtet sich sehr. Außerdem tut ihm sein Fuß weh. Es schaut ängstlich nach den Schatten der Zweige, die sich im Wind bewegen. Keine Seele weit und breit. Unser Aa, ganz außer Atem, ist inzwischen an einen großen Felsen gekommen, in dem eine Höhle ist. Es fällt vor Müdigkeit fast um. So kriecht es einfach in die Höhle und legt sich auf irgendetwas Weichem zum Schlafen nieder. Und ist im Nu fest eingeschlafen. Unser Aa hat einen wunderschönen Traum. Es träumt, es fliegt hoch oben mit den Wolken dahin. Hoch, hoch oben über der Erde. Und die Wolken fangen zu singen an. Erst die großen Dicken, dann die etwas weniger großen, dann die kleineren, dann die noch kleineren und schließlich die allerkleinsten. Eine herrliche, wunderbare Traummusik. Und auf einer winzigen Wolke, die so winzig aussieht, weil sie so weit weg ist, auf einer winzigen Wolke entdeckt unser Aa plötzlich das kleine Mädchen. Es hat einen Dirigentenstab in der Hand und dirigiert. Wer war das jetzt schon wieder? Wer hat falsch gesungen? Wo versteckt er sich? Ich kann nicht genau sehen, weil ich so weit weg bin. Ah! Es war mein liebes kleines Aa! Das kleine Mädchen macht auf seiner Wolke einen Schritt nach vorn, um zu seinem Aa zu laufen. Ah! Und stürzt in die Tiefe. Nach einer Weile steigt eine große Wolke aus der Tiefe auf. Mitten auf der Wolke liegt das kleine Mädchen. Es liegt auf dem Rücken und hat die Hände über der Brust gefaltet. Nein, das kleine Mädchen ist nicht tot. Es ist nur krank, von seinem Sturz von der Wolke krank. Und neben ihm hockt eine große Eule, die ganz besorgt auf ein Thermometer starrt. Und die Wolke steigt höher, immer höher und höher. Peter? Peter? Was ist, kleines Mädchen? Hast du die Stelle sauber gemacht? Ja. Hast du die Buchstaben gefüttert? Ja. Hast du sie alle gefüttert? Ich habe sie alle gefüttert, bis auf das A. Mein kleines A. Es wird nie, nie mehr zurückkommen. Ja, das kleine Mädchen ist sehr krank geworden. Es hat sich über den Verlust seines Buchstabens aus dem ersten Ställchen so gegrämt, dass es Fieber bekommen hat. Jetzt liegt das kleine Mädchen im Bett. In einem Bett, das so weiß ist wie eine Wolke. Und es ist froh, dass Peter, der Nachbarjunge, sich um die übrigen Buchstaben kümmert. Er pflückt morgens, mittags und abends Gras, Schafgarbe und Löwenzahn. Er macht die Ställe sauber, er bringt den Buchstaben frische Möhren und streichelt sie am Kopf, wenn sie einen Kopf haben, oder am Rücken, wenn ein Rücken da ist. Das kleine Mädchen ist richtig glücklich, dass es einen so netten Nachbarjungen hat. Stimmt das, kleines Mädchen? Es ist eingeschlafen. Schlaf dich gesund, kleines Mädchen. Der Morgen putzt sich längst sein Gefieder über dem Wald und seine blitzenden Augen vertreiben die Dunkelheit, die sich davonmacht, so schnell sie kann. Auch aus der Höhle im Felsen dort? Oh ja, natürlich. Aber was ist das? Worauf hat denn unser kleines A in dieser Nacht gelegen? Es hat sich im Finstern einfach hingelegt, auf etwas Weiches. Und jetzt? Psst. Nicht so laut. Psst. Zu spät. Das weiche Etwas, auf dem das A in dieser Nacht so süß geschlummert hat, ist auch aufgewacht. Es entdeckt den Buchstaben und legt seine Tatze auf ihn. Der kleine Buchstabe kann sich nicht mehr bewegen. Nein, das ist nicht etwa der Buchstabe M. Das ist viel, viel größer. Das ist ein Bär. Ah. Der Bär will dem Buchstaben nichts Böses tun. Er hält sich das kleine A ganz nah an die Augen, weil er ziemlich schlecht sieht, und betrachtet es fachmännisch von allen Seiten. Schließlich sagt er, er legt sich auf den Rücken und das A muss auf seinem Bauch herumspringen. Aber das A ist sehr müde. Außerdem tut ihm der verletzte Fuß weh. Deshalb springt es vom Bauch des Bären herunter und rennt in den Wald. Der Bär rennt ihm nach, fängt es wieder ein und schleppt es zurück in seinen Bau. Er legt sich wieder auf den Rücken und das A muss wieder auf seinem Bauch herumspringen. Der Bär wird langsam schläfrig und fängt zu schnarchen an. Da springt das A von seinem Bauch herunter und verschwindet im Wald. Es rennt so schnell es kann. Aber bald wird der Bär wieder wach. Er streckt und räkelt sich, schaut um sich und entdeckt, dass das A wieder entwischt ist. Oh, er ist sehr zornig. Er trottet sofort los, um das A zu suchen, aber er kann es nirgends finden. Ganz traurig legt er sich vor seine Höhle. Was soll ich nur machen? Ich habe mich schon so an das A gewöhnt, denkt der Bär, und denkt, dass sein Schädel brummt. Da hat er plötzlich eine Idee. Er rennt in den Wald und reißt zwei große Tannen um und dann eine kleinere. Und macht aus ihnen ein A. Er lehnt den Buchstaben an einen Baum, legt sich auf den Rücken und wartet darauf, dass er auf seinem Bauch herumzuspringen beginnt. Aber das Baumstamm A rührt sich nicht vom Fleck. Der Bär gibt ihm einen Knuff. Nichts. Er knufft es härter. Nichts. Da zählt er 1, 2 und 3 und stößt es so hart er kann. Da kracht das riesige A in sich zusammen. Und ein Stamm fällt dem Bär auf die Pfoten. Das war das erste Mal, dass ein Bär A gesagt hat. Da! Da, was da läuft! Ein A! Wir müssen es einkreisen, sonst entwischt es uns. Lauf! Lauf, du schaffst es! Los, du kriegst es! Ich hab es! Sie hat es! Komm, gib es her! Nein, es hat einen wehen Fuß. Wir müssen zum Doktor mit ihm. Herein. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. So, dann zieht euch mal aus. Wieso, wir beide? Ja, ja, ihr beide. Aber wir wollen doch nur unser kleines A hier zum Untersuchen so, bringen. So, das soll sich mal hierher setzen. Komm, setz dich, A. Du brauchst keine Angst zu haben. Na, mach mal schön den Mund auf und sag mal... Ah. Ja, ja, wunderbar. Nochmal den Mund auf. Ah. Ein bisschen weiter, bitte. Ah. Ausgezeichnet. Ach, da haben wir es schon. Ein Wunderfuß. Wir machen einen Verband und im Handumdrehen wird das kleine A wieder gesund sein. Recht so? Ah. So kam das A zu den Kindern. Und es hat es sehr gut bei ihnen. Es bekommt das beste Gras zu essen, aber es hat auch eine Menge zu tun. Die Kinder nämlich haben es in den Musikunterricht mitgenommen. Und da muss es jetzt helfen, die Instrumente zu stimmen. Also, 3, 4. Abends ist das A so müde, dass es auf dem Stuhl, auf dem es beim Instrumentenstimmen gesessen hat, einschläft. Da träumt das A die wunderschönsten Träume. Es schwimmt hoch oben in der Luft und um es herum sind nicht etwa Wolken, sondern lauter Musikinstrumente. Und die fangen zu spielen an. Erst die größten, dann die weniger großen, an die kleineren. Dann die kleinsten. Und dann die allerkleinsten. Auf einer winzigen Violine, die so winzig aussieht, weil sie so weit weg ist, entdeckt das A plötzlich das kleine Mädchen, den Dirigentenstab in der Hand. Aufhören! Aufhören! Ihr seid ja ganz verstimmt. Also erstmal die Pianos. Die Bässe. Die Celli. Jetzt die Bratschen. Und die Violinen. So, das war schon ganz gut. Aber wer hat denn da gesungen? Heraus mit der Sprache. Ich kann nicht so gut sehen, weil ihr alle so weit weg seid. Ah, mein liebes kleines A. Warte, ich will hinüberkommen. Es dauert nicht lange und aus der Tiefe steigt eine dicke, große Bassgeige empor. Und auf der Bassgeige liegt das kleine Mädchen. Es liegt auf dem Rücken und hat die Hände über der Brust gefaltet. Nein, das kleine Mädchen ist nicht tot. Es ist nur sehr krank von dem Sturz. Und neben ihm hockt ein riesiger Bär, der ganz besorgt auf ein Thermometer schaut. Die Bassgeige steigt hoch und höher. Aber das Mädchen ist immer noch krank, weil es sein kleines A nicht vergessen kann. Peter, der Nachbarjunge, weicht nicht von seiner Seite. Er bringt dem kleinen Mädchen Medizin und füttert die Buchstaben. Das kleine Mädchen ist richtig glücklich, dass es einen so netten Nachbarjungen hat. Stimmt das, kleines Mädchen? Es ist eingeschlafen. Schlaf dich gesund, kleines Mädchen. Der Morgen hat schon sein Gefieder geputzt und die Nacht aus dem Musikzimmer vertrieben. Und unser A schläft noch immer auf seinem harten Stuhl. Wach auf, A! A, wach auf! A! Oh. Oh. Kein Schüler weit und breit denkt das A. Und auch kein Lehrer. Die beste Gelegenheit zu entwischen. Jetzt oder nie. Prozession von Musikinstrumenten vor meiner Höhle, murmelt der Bär? Das ist unglaublich. Ich bin ein alter Musikkenner, aber so komische Tiere, die so hübsche Töne von sich geben, habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Oh, was für wundervolle Töne, denkt der Bär. Und das war das zweite Mal, dass ein Bär A gesagt hat. Der Bär wird von der Musik so gerührt, dass ihm die Tränen in die Augen steigen. Als aber seine Augen wieder trocken sind, entdeckt er das kleine A. Oh, wie wünscht er sich, dass ihm dieses A wieder auf dem Bauch herumspringt. Er muss es sofort haben. Das andere, das scheußliche A, das ich mir aus Fichtenstämmen gemacht habe, denkt der Bär, ist mir auf die Pfoten gefallen. Und dieses kleine hier springt so geschickt. Ich muss es fangen. Ihm nach. Ich muss es kriegen, ich muss es haben, denkt der Bär. Aber das Piano, das die Nachhut bildet, das Piano stellt sich ihm in den Weg. Der Wer will das A schon ergreifen? Da öffnet das Piano seinen Deckel. Es sieht wie ein Krokodil aus, das seinen Rachen aufsperrt. Und der Bär schlägt sich ängstlich in die Büsche. Dieses Ding könnte womöglich zuschnappen und meine Tatzen einklemmen, denkt der Bär. Nein, da will ich lieber auf eine bessere Gelegenheit warten. Wer weckt mich da mitten am helllichten Tag, denkt die Eule, die nur an Dunkelheit gewöhnt ist. Höre ich recht? Ist das nicht dieses heimtückische kleine Ding, das mir meine Kinder so verdorben hat, dass ich jetzt immer unter einem Busch statt in meiner Höhle schlafen muss? Warte nur, mein Lieber. Dich werde ich mir greifen. Aber die Violine? Die Violine tanzt so schnell um das A herum, dass die Eule nicht in seine Nähe kommt. Das Kratzding sticht mir mit seinem Fiedelbogen noch die Augen aus und ich kann bei Tag sowieso kaum was sehen, denkt die Eule. Und fliegt in respektvoller Entfernung neben dem Zug dahin. Da will ich lieber auf eine bessere Gelegenheit warten, denkt sie sich. Du hast wieder zu viel von diesem stinkigen Knoblauch an den Salat getan. Knoblauch ist das reinste Parfum gegen deinen Pfeifentabak. Hast du schon wieder was in meinem Pfeifentabak auszusetzen? Ich werde deinen ganzen Pfeifentabak nehmen und vor die Tür werfen. Wenn du das machst, ziehe ich aus, dann kannst du dich mit dir selber streiten, du alte Hexe. Oh! Was hast du da gesagt? Ich habe doch nur Spaß gemacht. Was? Das soll Spaß sein? Der Jäger und die Jägersfrau sind sich so in die Haare geraten, dass das ganze Haus zu wackeln anfängt. Es bebt und wackelt immer heftiger, bis die Haustüre aufspringt. Da! Hörst du, Alte? Oh, das ist das Ding, das ich gestern mit meiner Flinte getroffen habe. Jetzt kommandiert es einen ganzen Musikzug von Instrumenten. Und ein Bär und eine Eule sind auch dabei. Oh, das wird brenzlig. Sie kommen direkt auf uns zu. Oh Gott, was sollen wir noch machen? Gib dem Bären deine Pfeife zu riechen. Pass mal auf, er fällt um wie ein Stein und dann hast du den Beweis, dass dein Tabak stinkt und ich recht habe. Meine Pfeife dem Bären? Ach, los, gib her, dann mach ich es. Komm, Gräsli, schnupper mal. Aber der Bär denkt nicht daran, umzufallen wie ein Stein. Er reißt der Jägersfrau die Pfeife aus der Hand und schluckt das Ding ohne viel Federlesens hinunter. Alles steht wie entgeistert. Der Bär aber reibt sich seinen Bauch und sagt, das war das dritte und letzte Mal, dass ein Bär A gesagt hat. Dann dreht sich der Bär ganz ruhig um und trottet in die Wälder. Na? Sagst du jetzt noch was gegen meinen Tabak? Nein. Aber wie schön. Jetzt hast du keine Pfeife mehr. Komm, verjag diese Eule da. Sie macht mich nervös. Und als die Eule verjagt ist, fallen sie sich in die Arme. Sie trauern ihren Augen nicht. Das kleine A und alle Instrumente, sogar das Piano, erheben sich in die Luft, schweben, steigen in den Himmel und scheinen so leicht geworden zu sein wie Luftballons. Und sie steigen, steigen immer höher. Schau doch, Alter. Wenn ich gewusst hätte, wie schön die Welt ist, wenn ich dich in den Armen halte, dann hätte ich nie ein böses Wort zu dir gesagt. Ich auch nicht. Hör doch. Ah, sie fliegen. Fliegen hinein in den Himmel und spielen dabei. Und jetzt fängt auch die kleine Violine zu spielen an. Die Violine, die so winzig aussieht, weil sie so weit weg ist. Und auf der Violine steht das kleine Mädchen und schwingt den Dirigentenstab. Wunderbar! Aber wer hat denn da so schön gesungen? Das war ja mein kleines, liebes A. Ich komme zu dir. Ah! Da stürzt das kleine Mädchen in die Tiefe. Und es fällt und fällt und fällt in ein Bett. In ein weißes Bett. Weiß wie eine Wolke. Es schlägt die Augen auf und schaut sich ganz erstaunt um. Da ist weit und breit kein Bär und keine Eule, die besorgt auf ein Thermometer starren. Das kleine Mädchen streckt die Arme. Es kann sich Zeit lassen, denn es hat schon gestern alle seine Schulaufgaben gemacht. Es hat einmal das ganze Alphabet abschreiben müssen und 100-mal den Buchstaben A. Aber jetzt steht das kleine Mädchen auf, zieht sich schnell an, nimmt seinen Korb und läuft in den Hof. Da pflückt es Gras, Schafgarbe und Löwenzahn. für seine Kaninchen. 26 Stück an der Zahl. Soll das alles etwa nur ein Traum gewesen sein? A. Ein Kinderhörspiel war das von Frane Punter.